Ausweitung der Kampfzone von Michel Houellebecq. Aus dem Französischen von Leopold Federmeier. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülka. Habe ich dir schon erzählt? Im nächsten Sommer fahren wir wieder nach La Boule. Was hast du eigentlich gegen Bangkok? Das ist mir zu dreckig und zu sippig. Ja, aber der ganze Sex, den man da hat. Das ist wieder ein 85. Ja, aber das ist mit Clubs und Tunesien. Ich glaube, ja, sag dir, ich habe ein Chardonnay entdeckt. Das sind alles in der Welt, die animatorisch. Ach so. Und der passt so hervorragend zu dem Langrücken dort. Am Freitag war ich bei einem Arbeitskollegen eingeladen. Ungefähr 30 Leute, alles mittlere Führungskräfte, 25 bis 40 Jahre alt. Irgendwann begann so eine kleine Verrückte sich auszuziehen. Erst hat sie ihr T-Shirt ausgezogen, dann den BH, dann ihren Rock, wobei sie unglaubliche Grimassen schnitt. Ein paar Sekunden drehte sie sich nur mit Höschen bekleidet im Kreis. Und als ihr nichts mehr einfiel, begann sie sich wieder anzuziehen. Sie ist sonst ein Mädchen, das mit keinem ins Bett geht, was das Absurde ihres Auftritts unterstreicht. Nach meinem vierten Glas Wodka wurde mir ziemlich schlecht. Ich musste mich hinlegen und ließ mich auf einen Haufen Kissen hinter dem Sofa fallen. Kurze Zeit später setzten sich zwei Frauen auf dieses Sofa. Die beiden dicken Würstchen unserer Abteilung. Rutsch mal, meine Liebe. Mein Rock kneift ein wenig an der Hüfte. Apropos Rock. Hast du heute die Neue in unserer Abteilung gesehen? Die ist in einem unglaublich kurzen Rock zur Arbeit gekommen. Sah fantastisch aus. Findest du nicht? Ja, Wahnsinn, ne? Die kann sich das ja auch leisten bei der Figur. Mhm. Auch mir war das Mädchen aufgefallen. Sie war nicht leicht zu übersehen. Sogar der Abteilungsleiter hatte einen Ständer. Warum soll man auch immer einen grauen Sack zu haben bekommen? Sag mal, hast du schon einen neuen Film mit Gerard gesehen? Also ich hätte noch mal aufgefallen. In Clubs in Tunesien, da sind alles Moslems da. Nein, die Animateure. Ach so, sag mal, ist das nicht eine 85? Ich habe ihn mal nicht noch mal zu Gast genommen. Als ich erwachte, merkte ich, dass ich auf den Teppich gekotzt hatte. Die Party war zu Ende. Ich verbarg das Gekotzte unter einem Haufen Kissen, dann rappelte ich mich hoch. Die Schwierigkeit ist, dass es nicht genügt, wenn sie den Regeln entsprechend leben. Es gelingt ihnen, ja, wenn auch oft nur ganz knapp. Aber alles in allem schaffen sie es. Die Rechnungen werden pünktlich bezahlt. Sie gehen nie ohne Personalausweis aus dem Haus. Nicht zu vergessen, das kleine Etui für die Scheckkarte. Dennoch bleibt ein Stück Freizeit übrig. Was tun? Wie sie nutzen? Vielleicht sich den Mitmenschen widmen. Aber im Grunde interessieren die Mitmenschen sie kaum. Platten hören. Das war einmal eine Lösung. Aber im Lauf der Jahre mussten sie einsehen, dass Musik sie von Mal zu Mal weniger berührt. In Wahrheit kann nichts die immer häufigere Wiederkehr jener Augenblicke verhindern, in denen ihre absolute Einsamkeit, das Gefühl einer universellen Leere und ihre Ahnung, dass ihre Existenz auf ein schmerzhaftes und endgültiges Desaster zuläuft, sie in einen Zustand echten Leidens stürzen. Ich habe das ganze Stadtviertel abgesucht, aber mein Wagen blieb unauffindbar. Ich erinnerte mich nicht im Geringsten, wo ich ihn abgestellt hatte. Alle Straßen schienen mir gleichermaßen in Frage zu kommen. Sie wollen eine Anzeige erstatten? Bei diesen Dingen kommt man zu seinem guten oder schlechten Ruf. Wenn einer zugibt, dass er seinen Wagen verloren hat, erklärt er praktisch seinen Austritt aus dem Gemeinwesen. Diebstahl, sagen Sie. Da gibt es keine Chance. Wo, sagten Sie, hatten Sie Ihr Auto abgestellt, bevor es gestohlen wurde? Es gab einen Augenblick, da hatten Sie ein Leben. Versuchen Sie, sich daran zu erinnern. Das Gebiet der Vorschriften hat Ihnen nicht mehr genügt. Also mussten Sie in die Kampfzone eindringen. Es ist lange her, nicht wahr? Erinnern Sie sich, das Wasser war kalt. Jetzt sind Sie weit weg vom Ufer. Lange Zeit haben Sie noch an die Existenz eines anderen Ufers geglaubt. Jetzt nicht mehr. Trotzdem schwimmen Sie weiter. Und jede Ihrer Bewegungen bringt Sie dem Ertrinken näher. Sie bekommen keine Luft mehr. Ihre Lungen brennen. Das Wasser kommt Ihnen immer kälter vor. Immer bitterer. Sie sind nicht mehr ganz jung. Sie werden sterben. Jetzt. Gleich. Es ist nichts. Ich bin da. Ich lasse Sie nicht fallen. Hören Sie weiter hin. Vor kurzem bin ich 30 geworden. Nach chaotischem Beginn verlief mein Studium ziemlich erfolgreich. Heute bin ich eine mittlere Führungskraft. Als Programmierer in einem EDV-Dienstleistungsbetrieb verdiene ich das 2,5-fache des Mindestlohns. Das ist eine ganze Menge Kaufkraft. Im Großen und Ganzen kann ich mit meiner gesellschaftlichen Stellung ganz zufrieden sein. In sexueller Hinsicht sieht es dagegen weniger berauschend aus. Seit meiner Trennung von Veronique vor 2 Jahren habe ich nicht eine einzige Frau kennengelernt. Die schwachen und inkonsequenten Versuche in dieser Richtung haben bloß zu vorhersehbaren Misserfolgen geführt. Da ich nicht besonders schön oder charmant bin und zudem häufig unter Depressionen leide, entspreche ich dem, was Frauen suchen, nicht im Geringsten. Im Übrigen verkehre ich wenig mit Menschen. Marie Michel, ich habe da was für Sie. Wir schicken Sie ins Landwirtschaftsministerium. Die haben unser Sycomore-Software-Paket gekauft und Sie übernehmen dort die Einführung. Sie wissen ja, da gibt's eine Menge Dienstreisen. Rouen, La Roche-sur-Yon und so weiter. Sie machen das schon, hm? Na gut, dann kündige ich. Hätte ich antworten können. Marie weiß genau, diese Dienstreisen sind für mich immer ein Albtraum. Aber ich habe es nicht gesagt. Das Faszinierende an unserer Tätigkeit im EDV-Engineering ist zweifelsohne der Kontakt zur Kundschaft. Jedenfalls pflegen das die Verantwortlichen bei einem Glas Feigenschnaps zu betonen. Ich hingegen sehe dem ersten Kontakt zu einem neuen Kunden immer mit leichter Besorgnis entgegen. Obwohl der rein berufliche Charakter der Begegnung in der Regel ihre Harmlosigkeit garantiert. Trotzdem hatte ich Gelegenheit zu beobachten, dass sich die Menschen immer wieder gern durch ausgeklügelte, meist ärgerliche Variationen, Defekte, Charakterzüge hervortun. Natürlich, um ihr Gegenüber zu nötigen, sie als vollwertige Individuen zu behandeln. Salut, ich bin Catherine Le Chardois und hier im Ministerium für das Sycomore-Programm zuständig. Catherine bestätigte von Anfang an meine Befürchtungen. Sie ist 25, hat ein Technikerdiplom in Informatik und schlechte Zähne. Na, hoffen wir, dass Ihr Programm funktioniert. Und zwar besser als das letzte, das wir Ihnen abgekauft haben. War ja reiner Schrott. Ja, aber schließlich entscheide ja nicht ich, was wir kaufen. Ich bin ja hier nur die brave Lise, die alle Dummheiten der anderen ausbaden muss. Ich denke, wir werden uns sehr gut verstehen. Sie scheint entschlossen, alles in die Hand zu nehmen und einzuteilen. Das passt mir hervorragend ins Konzept. Ich werde nur noch reisen und meine Kurse abhalten. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen alles. Sie ist wirklich nicht sonderlich hübsch. Abgesehen von den schlechten Zähnen hat sie glanzloses Haar und kleine, vor Zorn funkelnde Augen. Kaum Brüste, keinen Hintern. Gott hat es wirklich nicht gut mit ihr gemeint. Trotzdem, das wusste ich, hatte sie das große Bedürfnis, vernascht zu werden. Das Loch, das sie zwischen ihren Beinen hatte, musste ihr ziemlich nutzlos vorkommen. Einen Schwanz kann man immer noch abschneiden. Aber wie die Leere einer Vagina vergessen. Ihre Lage schien verzweifelt. Beinahe hätte ich vorgeschlagen, zusammen hinauszugehen, um in irgendeinem Büro zu vögeln, auf dem Schreibtisch oder auf dem Teppich, egal. Ich fühlte mich bereit, die notwendigen Handlungen zu vollziehen. Aber ich sagte nichts und eigentlich denke ich, dass sie nicht einverstanden gewesen wäre. Oder ich hätte sie zuerst umarmen, ihre Lippen mit einem zarten Kuss streifen und ihr ins Ohr flüstern müssen, dass sie schön sei. Nein, es gab wahrhaftig keinen Ausweg. Ich entschuldigte mich kurz und ging auf die Toilette kotzen. Am Wochenende verkehre ich in der Regel mit niemandem. Ich bleibe zu Hause, räume ein wenig auf, kultiviere eine kleine Depression. Heute steht Mitmenschlichkeit auf dem Programm. Ich gehe mit Jean-Pierre Buvet, einem alten Freund, der katholischer Pfarrer ist, in ein mexikanisches Restaurant. Ich esse einen Maisfladen und Jean-Pierre redet über Sexualität. Weißt du, Michel, das ganze angebliche Interesse für Erotik in unserer Gesellschaft, in den Medien, der Werbung und so weiter, ist doch bloß gekünstelt. In Wirklichkeit langweilt das Thema die meisten Leute. Dennoch behaupten sie das Gegenteil. Ist das nicht eine bizarre, umgekehrte Heuchelei? Das Problem ist, unsere Zivilisation leidet an vitaler Erschöpfung. Nehmen wir als Gegenbeispiel das Jahrhundert Ludwigs des 14., als der Lebenshunger groß war. Damals legte die offizielle Kultur den Akzent auf die Verleugnung der Lüste und des Fleisches. Sie erinnerte unablässig daran, dass das irdische Leben nur unvollkommene Freuden biete und Gott die einzig wahre Quelle des Glücks sei. Ein solcher Diskurs wird heute nicht mehr akzeptiert. Wir brauchen Abenteuer, Erotik. Denn wir müssen uns ständig einreden, das Leben sei wunderbar und erregend. Und natürlich haben wir genau daran so unsere Zweifel. Mein Eindruck ist, dass er mich für ein Musterbeispiel dieser vitalen Erschöpfung hält. Keine Sexualität, kein Ehrgeiz, keine großen Zerstreuungen. Ich halte mich für einen normalen Menschen. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail, aber wer ist schon ein ganz normaler Mensch, na? Sagen wir, ich bin zu 80% normal. Für alle Fälle setze ich ein Lächeln auf. Ich habe nicht viele Freunde und will diesen hier nicht verlieren. Es ist Montag, der 1. Dezember. Es ist kalt. Ich stehe neben dem Abfahrtsschild des Zuges nach Rouen und warte. Zu meiner Überraschung habe ich erfahren, dass ich nicht allein für die Ausbildung verantwortlich bin. Meine Firma hat nämlich beschlossen, 2 Leute zu schicken. Es gibt 4 oder 5 Personen in meiner Firma, mit denen ich ein Tandem hätte bilden können. Aber das Los ist auf Raphael Tisserand gefallen. Meine Freude darüber hält sich in Grenzen. Ich kenne den Jungen bereits. Wir haben mehrmals beim Kaffeeautomaten geplaudert. Meistens hat er Weibergeschichten erzählt. Ich spüre, diese Reise in die Provence wird eine Katastrophe. Michel, du und ich, wir werden ein tolles Team abgeben. Es wird astrein laufen, das spüre ich. Tisserand trägt einen prächtigen Anzug mit rot-grün-braunem Muster, den man für einen mittelalterlichen Wandteppich halten könnte. Außerdem ein Ziertaschentuch à la Reise zum Mars, das ihm aus dem Brusttäschchen schaut. Und eine passende Krawatte. Sein Erscheinungsbild erinnert an den Typus des hyperdynamischen Handelsvertreters, dem es nicht an Humor fehlt. Hey, hast du die kleine Blonde gesehen? Das wäre was für unser Abteil. Ich selbst trage einen gesteppten Parka und einen dicken Pulli à la Weekend auf den Hebriden. Ich stelle mir vor, dass ich im Rollenspiel, das sich gerade entwickelt, den Systemmenschen abgebe. Den kompetenten, aber ein wenig schroffen Techniker, der keine Zeit hat, sich um Kleidung zu kümmern und zutiefst unfähig ist, mit dem Benutzer ins Gespräch zu kommen. Das passt mir ausgezeichnet. Tisserand hat recht. Wir bilden ein gutes Team. Und Jacqueline? Hast du zu Hause auch schön für die Statistikklausur gelernt? Hör mir bloß auf mit Statistik. Jo, das ist das Letzte, woran ich am Wochenende denken möchte. Nee, ich war auf einer Party. Und davon muss ich mich noch erholen. Ich weiß auch nicht, wie ich diese blöde Klausur schaffen soll. Der Prof kann aber diese öden Gleichung wirklich nicht erklären. Da brauche ich dringend ein paar Tipps. Verzeihen Sie, dass ich mich einmische, aber ich habe mitbekommen, dass Sie Hilfe in Statistik gebrauchen könnten. Nun, da haben Sie aber unverschämtes Glück, dass Sie mich treffen. Ich bin Spezialist auf diesem Gebiet. Ich bin zwar gerade mit meinem Kollegen für das Landwirtschaftsministerium unterwegs, aber es wäre da genügend Zeit für eine private Nachhilfe. Nee, lieber nicht. Tisserands Problem, der Urgrund seiner Persönlichkeit sozusagen, besteht in seiner Hässlichkeit. Er ist so hässlich, dass er die Frauen abstößt und es ihm nicht gelingt, mit ihnen zu schlafen. Er versucht es trotzdem mit allen Kräften, aber es funktioniert nicht. Gib's doch zu, du stehst auf dem. So warm. Was den Fall hoffnungslos macht, ist sein Gesicht. Er hat exakt das Aussehen einer Büffelkröte. Fleischige, grobe, breite, deformierte Züge. Das genaue Gegenteil von Schönheit. Seine glänzende Aknehaut scheint unaufhörlich ein fettiges Sekret auszuschwitzen. Er trägt eine Bifokalbrille, denn zu allem Überfluss ist er stark kurzsichtig. Aber ich fürchte, wenn er Kontaktlinsen trüge, würde das auch nicht viel ändern. Schlimmer ist, dass es seiner Art der Konversation völlig an Finesse, Fantasie und Witz mangelt. Er hat nicht den geringsten Charme. Und Charme ist eine Eigenschaft, die manchmal Schönheit ersetzen kann. Jedenfalls bei Männern. Natürlich ist er frustriert. Schrecklich frustriert. Aber was kann ich dagegen tun? Nichts. Also schaue ich mir die Landschaft an. Ich muss an Gérard Leverrier denken. Er war der Verwaltungsdirektor in der Nationalversammlung. In der gleichen Abteilung wie Veronique, meine Ex-Freundin, und depressiv. Und schoss sich eine Kugel in den Kopf. Die Nachricht von seinem Tod kam für niemanden in der Nationalversammlung wirklich überraschend. Er war dort für die Schwierigkeit bekannt, die er hatte, sich ein Bett zu kaufen. Der Kauf eines Betts stellt einen heutzutage tatsächlich vor große Schwierigkeiten, die in manchen Fällen bis zum Selbstmord führen können. Zunächst muss man sich um die Auslieferung kümmern. Das heißt in der Regel einen halben Tag Urlaub nehmen, mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Manchmal kommen die Auslieferer nicht oder es gelingt ihnen nicht, das Bett durch das Treppenhaus zu befördern und man kann nochmal um einen halben Tag Urlaub bitten. Diese Schwierigkeiten wiederholen sich bei sämtlichen Möbelstücken und Haushaltsgeräten und die Anhäufung von Ärger, die dadurch entsteht, kann bereits genügen, ein sensibles Wesen ernsthaft zu erschüttern. Das Bett wirft aber noch ein spezielles, schmerzhaftes Problem auf. Will man sich die Achtung des Verkäufers bewahren, so ist man gezwungen, ein Doppelbett zu kaufen. Ganz gleich, ob man dafür Verwendung hat oder nicht, ob man dafür Platz hat oder nicht. Ein Einzelbett kaufen heißt öffentlich zugeben, dass man kein Sexualleben hat und dass man weder in naher noch in ferner Zukunft die Absicht hat, ein solches zu erlangen. Die Lebensdauer von Betten beträgt heute 5 bis 10, wenn nicht sogar 20 Jahre. Sogar der Kauf eines Betts von 140 Zentimeter Breite lässt einen als knausrigen Kleinbürger erscheinen. In den Augen der Verkäufer ist das 160 Zentimeter Bett das einzige, das wirklich gekauft zu werden verdient. Da hat man Anspruch auf ihre Wertschätzung, auf ihre Achtung, vielleicht sogar auf ein kleines Komplizenlächeln. Jedoch, wie gesagt, nur beim Kauf eines 160 Zentimeter Betts. Das Gebäude der Landwirtschaftsdirektion des Departements ist düster und wir haben Verspätung. Der Kurs beginnt ohne jede Verzögerung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich zu unserem Fortbildungsseminar für Sycomore begrüßen. Leider etwas verspätet. Auf dem Land beginnt man ja schon mit dem ersten Hahnenschrei. Ich darf mich gleich vorstellen. Mein Name ist Raphael Tisserand und das ist mein Kollege Michel. Wir teilen uns die Aufgabe. Die Gruppe besteht aus gut 15 Personen, vor allem Sekretärinnen und mittlere Führungskräfte, vermutlich Techniker. Ach ja, und was Fragen angeht, schießen Sie einfach los. Bloß keine Hemmungen. Ich bemerke sofort, von wo aus Gefahr droht. Von einem ziemlich jungen, großgewachsenen, schlanken und wendigen Typ mit Brille. Er sitzt ganz hinten, um die anderen zu überwachen. Ich nenne ihn insgeheim die Schlange, aber schon während der Kaffeepause stellt er sich mit dem Namen Schnäbele vor. Er ist der künftige Chef der gerade entstehenden Informatikabteilung und scheint sehr zufrieden damit. Bald beginnt er Fragen zu stellen, die den Zweck haben, Tisserand zu verunsichern und als inkompetent erscheinen zu lassen. Tisserand ist inkompetent, kein Zweifel. Aber er hat schon Schlimmeres erlebt. Er ist ein Profi. Es macht ihm keine Mühe, die verschiedenen Angriffe abzuwehren, durch graziöse Ausweichmanöver oder indem er verspricht, im weiteren Verlauf des Kurses darauf zurückzukommen. Wann machen wir Mittag? Manchmal gelingt es ihm sogar, seinen Zuhörern einzureden, dass eine bestimmte Frage in der Zeit vor der Entwicklung der Informatik einen Sinn gehabt hätte, jetzt aber gegenstandslos geworden sei. Da hinten in der dritten Reihe, die da mit dem schwarzen Spitzenbär haben. Hast du gesehen? Der Nachmittag ist den praktischen Übungen am Computer gewidmet. Jetzt bin ich an der Reihe. Während Tisserand mit seinen Erklärungen fortfährt, gehe ich zu den Gruppen, um zu sehen, ob alle folgen können und imstande sind, die vorgeschlagenen Übungen durchzuführen. Das klappt recht gut. Aber schließlich ist es mein Beruf. Nach dem Abendessen will Tisserand noch ein Gläschen in einem netten Café trinken. Sehr schön. Er hat sich umgezogen und trägt jetzt eine Art Abendjogginganzug in Schwarz und Gold, der ihm ein bisschen das Aussehen eines Mistkäfers gibt. Gut, also gehen wir. Weißt du, Michel, wir Informatiker sind doch eigentlich die Könige. Ohne unser Wissen läuft auch in der modernen Welt gar nichts mehr. Ich meine, wir sind unverzichtbar geworden. Nicht wahr? Wir sind in einem Studentencafé gelandet. Tisserand wählt einen Tisch nicht weit von zwei Mädchen. Er setzt sich, die Mädchen stehen auf und gehen. Eine perfekt synchronisierte Szene. Bravo, Mädels. In seiner Verzweiflung bestellt er einen Martini Dry. Ich begnüge mich mit einem Bier. Ich fühle mich ein bisschen nervös. Die ganze Zeit über rauche ich. Mir fällt auf, dass ich in letzter Zeit immer mehr rauche. Ich muss bei mindestens 4 Schachteln pro Tag angelangt sein. Zigarettenrauchen ist das einzige Stück echter Freiheit in meinem Leben. Das einzige, was ich aus voller Überzeugung und ganzer Seele tue. Mein einziger Lebensinhalt. Nach seinem zweiten Glas beginnt Tisserand den Kellnerinnen, den Gästen, allen möglichen Leuten Blicke zuzuwerfen. Armer Junge. Armer, armer Junge. Im Grunde weiß ich genau, warum er meine Gesellschaft so schätzt. weil ich niemals von meinen Freundinnen rede und meine Erfolge beim weiblichen Geschlecht nicht zur Schau stelle. Für ihn bedeutet das Einleiden weniger, eine geringfügige Linderung seines Martyriums. Die Jungen und Mädchen im Café berühren einander. Die Frauen streichen sich mit anmutiger Geste das Haar zurück. Sie kreuzen die Beine und warten auf eine Gelegenheit, in schallendes Gelächter auszubrechen. Kurz, sie amüsieren sich. Jetzt gilt es zuzuschlagen, jetzt oder nie. An diesem Ort, der so hervorragend dafür geeignet ist. Tisserand hebt die Augen vom Glas und blickt mich durch seine Brille an. Ich merke, dass er nicht mehr die Kraft dazu hat. Er hat nicht mehr den Mut, einen Versuch zu wagen. Er hat die Schnauze voll. Sein Gesicht zittert und er macht Anstalten, mir die Etappen seines Kreuzweges schluchzend zu erzählen. Die Gläser seiner Brille sind leicht von Tränen beschlagen. Ich schweige. Ich warte, ohne etwas zu sagen. Ich finde einfach kein passendes Wort. Die Ungewissheit dauert gut eine Minute. Dann ist die Krise vorbei. Besser, wir gehen jetzt. Morgen müssen wir früh raus. Wir gehen. Unser erster Tag in Rouen ist zu Ende. Und ich weiß mit absoluter Gewissheit, dass die kommenden Tage diesem ersten aufs Haar gleichen werden. Am Abend des folgenden Tages wurde ich krank. Meine linke Schulter tat mir weh und es liefen Schauer über den Rücken. Zurück im Hotel versuchte ich zu schlafen, aber es ging nicht. Sobald ich mich hingelegt hatte, konnte ich nicht mehr richtig atmen. Ich setzte mich auf. Die Tapete war deprimierend. Nach einer Stunde kamen die Atembeschwerden wieder, sogar im Sitzen. Ich ging zum Waschbecken. Mein Gesicht war leichenblass. Der Schmerz hatte begonnen, sich langsam von der Schulter in Richtung Herz zu bewegen. Da sagte ich mir, mein Zustand könnte möglicherweise beunruhigend sein. Ich hatte in letzter Zeit viel zu viel geraucht. Ungefähr 20 Minuten lang blieb ich auf das Waschbecken gestützt und fühlte, wie sich der Schmerz nach und nach ausbreitete. Es war mir sehr lästig, noch einmal hinaus zu müssen, ins Krankenhaus zu gehen und das alles. Gegen 1 Uhr morgens habe ich die Tür zugeworfen und bin losgegangen. Der Schmerz war jetzt eindeutig auf Herzhöhe. Jeder Atemzug kostete mich enorme Anstrengung und verursachte ein schwaches Pfeifen. Ich kam nicht recht voran, nur mit ganz kleinen Schritten von höchstens 30 Zentimetern. Ständig musste ich mich auf geparkte Autos stützen. Ich hatte das Gefühl, wenn das so weitergeht, wäre ich bald im Jenseits. Schon in wenigen Stunden, jedenfalls vor Sonnenaufgang. Dieser Tod hatte in seiner Ungerechtigkeit etwas Verblüffendes. Man konnte keineswegs sagen, dass ich das Leben übermäßig genossen hatte. Sicher, seit einigen Jahren lief es nicht gut. Aber das war doch noch lange kein Grund, das Experiment abzubrechen. Im Gegenteil. Man hätte meinen können, das Leben würde mir künftig und das mit Recht zulächeln. Das alles war eindeutig schlecht organisiert. Ich wollte nicht nur nicht sterben, sondern vor allem nicht in Rouen. In Rouen sterben, mitten unter diesen idiotischen Einheimischen, war mir eine besonders hassenswerte Vorstellung. Es war mir gelungen, den Wagen eines jungen Pärchens an der Ampel anzuhalten. Sie kamen wahrscheinlich aus irgendeiner Kneipe. Ich fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Mann, das ist doch ganz einfach. Hier immer die Straße entlang und nach einem guten Stück musst du rechts. Ab dann ist er ausgeschildert. Ich bin kaum imstande zu sprechen. Kaum in der Lage, mich auf den Beinen zu halten. Es ist klar, dass ich nicht allein hingehen kann. Ich schaue die beiden an, appelliere stumm an ihr Mitleid. Und gleichzeitig frage ich mich, ob sie wirklich begreifen, was sie in diesem Augenblick tun. Ich bin mir nicht sicher, ob sie im Nachhinein ein Wort gewechselt haben, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. Monsieur, Sie haben Glück. Es ist kein Infarkt, wie ich zuerst angenommen habe. Sie haben lediglich eine Herzbeutelentzündung. Das ist eine harmlose Krankheit, davon sterben Sie auf keinen Fall. Die Symptome sind anfangs genau dieselben wie bei einem Herzinfarkt. Sie werden wahrscheinlich Angst gehabt haben. Ich sage ja, um keine Geschichten zu machen. Aber in Wirklichkeit habe ich überhaupt keine Angst gehabt, sondern nur das Gefühl, dass ich in den nächsten Minuten abkratzen werde. Das ist etwas anderes. Ich werde in die Notaufnahme gebracht. Von Zeit zu Zeit steckt eine Krankenschwester die Nase zur Tür herein, vergewissert sich, dass mein Stöhnen konstant bleibt und verschwindet wieder. Als ich aufwache, ist Tisserand an meinem Bett. Salut, Michel. Wie geht's? Mein Gott, du siehst aber gar nicht gut aus. Was ist denn passiert? Als ich dich heute Morgen nicht in deinem Zimmer gefunden habe, bin ich gleich nervös geworden. Ich habe überall angerufen, zuerst in der Landwirtschaftsdirektion, dann bei der Polizei, dann bei unserer Firma in Paris. Ich bin ein wenig gerührt über seine Fürsorglichkeit. Ich erkläre ihm meine Lage und dass ich in weniger als 2 Wochen wieder der Alte sein werde. Mach dir keine Sorgen, Michel. Ich werde den Kurs allein weiterführen. Ich rufe gleich die Firma an und sage ihnen Bescheid. Ich werde mich um alles kümmern. Brauchst du noch irgendwas? Ich brauche nichts. Also macht er sich auf den Weg mit einem großen, aufmunternden Freundeslächeln. Fast im selben Moment schlafe ich ein. Man gewöhnt sich rasch an das Krankenhaus. Eine ganze Woche lang war ich ziemlich mitgenommen. Ich hatte nicht die geringste Lust, mich zu bewegen oder zu sprechen. Aber ich sah Leute, die plauderten und sich mit jenem fieberhaften Interesse, mit jener Genüsslichkeit, die den Gesunden immer ein wenig schamhaft vorkommt, von ihren Krankheiten erzählten. Ich sah ihre Angehörigen, die zu Besuch kamen. Im Großen und Ganzen beschwerte sich niemand. Alle schienen zufrieden mit ihrem Schicksal, trotz der unnatürlichen Lebensweise, zu der sie gezwungen waren, und trotz der Gefahr, die über ihnen schwebte. Im Vergleich zu den anderen empfand ich mich als eher unangenehmen Kranken. Ich hatte gewisse Schwierigkeiten, wieder Besitz von mir selbst zu ergreifen. Seltsame Erfahrung. Die eigenen Beine als fremde Gegenstände zu sehen. Als etwas, das mit dem eigenen Geist nichts zu tun hat, dem sie mehr oder minder zufällig zugeordnet sind. Und das eher schlecht. Sich selbst fast ungläubig als einen Haufen von Gliedmaßen in Bewegung vorzustellen. Mit Ihrer Verdauung ist alles in Ordnung? Hatten Sie Stuhl? Die 2. Woche war weniger erfreulich. Ich begann zu genesen und Sehnsucht nach draußen zu zeigen. Das Leben erwies sich als stärker, wie man so sagt. Kein Tisserand mehr da, um mir Kuchen zu bringen. Der musste jetzt seine Show vor den Einwohnern der Stadt Dijon abziehen. Am übernächsten Tag verließ ich das Krankenhaus. Ich glaube, ein wenig früher, als es die Ärzte eigentlich wollten. Normalerweise versuchen sie, einen so lange wie möglich da zu behalten, um die Auslastungsquote ihrer Betten zu erhöhen. Doch die bevorstehenden Feiertage haben sie zweifellos milde gestimmt. Weihnachten sind sie zu Hause. Zu Hause. Was immer das heißen mag. Jedenfalls irgendwo. Ich liebe diese Welt nicht. liebe sie ganz entschieden nicht. Die Gesellschaft, in der ich lebe, widert mich an. Die Werbung geht mir auf die Nerven, die Informatik finde ich zum Kotzen. Meine ganze Arbeit als Informatiker besteht darin, die Grundlagen, Vergleichsmöglichkeiten und Kriterien rationaler Entscheidungen zu vervielfachen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Offen gestanden ist es sogar negativ. Eine sinnlose Behinderung für die Neuronen. Dieser Welt mangelt es an allem. Außer an zusätzlicher Information. Einen Tag vor Weihnachten bin ich wieder mit Tisserand unterwegs. Mir fällt auf, dass er langsam auszurasten beginnt. Nach Weihnachten fahre ich zum Skifahren. In so einen Jugendclub, du weißt schon. Mit Tanzabenden, spätem Frühstück. Die Sorte Urlaub, wo es ums Vögeln geht. Ich spüre, dass er nicht mehr richtig daran glaubt. Von Zeit zu Zeit beginnt der auf mich gerichtete Blick hinter seiner Brille zu verschwimmen. Ich kenne das. Mir ist dasselbe vor 2 Jahren passiert, nach der Trennung von Veronique. Man hat das Gefühl, man könnte sich auf der Erde wälzen, sich die Adern mit einer Rasierklinge aufschneiden oder in der Metro wichsen. Und niemand würde einen beachten. Ich habe das Gefühl, eine Hühnerkeule unter Zellophan in einem Supermarktregal zu sein. Oder ein Frosch unter einer Glasglocke. Ich sehe doch aus wie ein Frosch, oder? Verflucht, ich bin 28 und immer noch Jungfrau. Klar, ich könnte zu einer Hure gehen, aber dafür habe ich immer noch zu viel Stolz. Das überrascht mich dann doch einigermaßen. Ich mache ihm deshalb Vorwürfe. Vielleicht war ich darin ein wenig zu lebhaft, denn am nächsten Abend erklärt er mir seinen Standpunkt von neuem. Weißt du, ich habe genug Geld, um mir einmal pro Woche eine Hure zu leisten. Samstagabends, das wäre gut. Vielleicht werde ich es doch noch tun. Aber ich weiß auch, dass bestimmte Männer dasselbe gratis haben können und mit einer Portion Liebe dazu. Ich möchte es doch lieber noch versuchen. Eine Weile möchte ich es noch versuchen. Der Sex stellt in unserer Gesellschaft eindeutig ein zweites Differenzierungssystem dar, das vom Geld völlig unabhängig ist. Und es funktioniert mindestens auf ebenso erbarmungslose Weise. Auch die Wirkungen dieser beiden Systeme sind genau gleichartig. Wie der Wirtschaftsliberalismus erzeugt der sexuelle Liberalismus Phänomene absoluter Pauperisierung. In einem völlig liberalen Wirtschaftssystem häufen einige wenige beträchtliche Reichtümer an. Andere verkommen in der Arbeitslosigkeit und im Elend. In einem völlig liberalen Sexualsystem haben einige ein abwechslungsreiches und aufregendes Sexualleben. Manche treiben es sogar mit Hunderten von Frauen. Andere bekommen keine Frau und sind auf Masturbation und Einsamkeit beschränkt. Das nennt man das Marktgesetz. Der Wirtschaftsliberalismus ist die erweiterte Kampfzone. Das heißt, er gilt für alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. Ebenso bedeutet der sexuelle Liberalismus die Ausweitung der Kampfzone. Ihre Ausdehnung auf alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. In wirtschaftlicher Hinsicht gehört Raphael Tisserand zum Lager der Sieger. In sexueller Hinsicht zu den Verlierern. Am nächsten Morgen kaufte ich ein Filetmesser im Supermarkt. Ich begann, die Umrisse eines Plans zu sehen. Ich hatte mit Tisserand ausgemacht, dass wir am 24. Dezember etwas gemeinsam unternehmen würden. Die Kneipe in Le Sable, in der wir seit Mitternacht saßen, hieß Zwischenlandung. Der Laden war nur zur Hälfte voll. Vor allem mit 15- bis 20-Jährigen. Was die ohnehin geringen Chancen Tisserands von vornherein zunichte machte. Viele Miniröcke, tief geschnittene Mega, viel frisches Fleisch. Ich sah, wie seine Augen aus den Höhlen traten, als sie die Tanzfläche überflogen. Als erstes interessierte sich Tisserand für eine Brünette von etwa 20 Jahren. Wahrscheinlich Sekretärin. Sie war keine atemberaubende Schönheit und würde vermutlich wenig umworben werden. Andererseits unterstrich ihre äußerst gewagte Kleidung ihre Absicht, einen Sexualpartner zu finden. Salü! Ich heiße Raphael. Und wie heißt du? Hör mal, Dicker. Vielleicht habe ich ja später noch mal Zeit für dich, ja? Sie drehte sich um, warf ihm noch einen verächtlichen Blick zu. Das Urteil war unwiderruflich. Ich entdeckte ein Mädchen, das allein am Tisch nebenan saß. Sie war jünger als Veronique, vielleicht 17. Trotzdem sah sie ihr erschreckend ähnlich. Breites Becken, fester und glatter Hintern, große, zarte Brüste und Hände, die sich vertrauensvoll an die Taille legen. Ich kannte das alles. Es genügt, die Augen zu schließen und mich zu erinnern. Bis hin zu dem unschuldigen Gesicht, das die ruhige Verführungskraft der natürlichen, ihrer Schönheit sicheren Frau ausdrückt. Mir wurde klar, dass 2 Jahre Trennung nichts ausgelöscht hatten. Sag mal, willst du was mit dem Mädchen anfangen? Oder könnte ich vielleicht? Ich hatte das Bedürfnis zu kotzen und bekam gleichzeitig einen Ständer. Ich war ziemlich von der Rolle. In Bezug auf das Liebesleben gehörte Veronique wie wir alle zu einer verlorenen Generation. Sie hatte zu viele Diskotheken und Liebhaber kennengelernt. Die Liebe als Unschuld und Fähigkeit zur Illusion. Als Gabe, die Gesamtheit des anderen Geschlechts auf ein einzig geliebtes Wesen zu beziehen, widersteht selten einem Jahr sexueller Herumtreiberei. Niemals aber 2. In Wirklichkeit zerstören die angehäuften sexuellen Erfahrungen jede Möglichkeit gefühlsmäßiger romantischer Projektion. Nach und nach, tatsächlich aber sehr rasch, wird man so liebesfähig wie ein altes Wischtuch. Die Ejakulation kam nach 2 Minuten. Sie gab mir Vertrauen und Sicherheit. Eine ganze Flasche Bourbon willst du? Sagen wir, für 700 Francs kannst du eine haben. Inzwischen hatte Tisserand mit der Pseudo-Veronique ein Gespräch angeknüpft. Sie blickte ihn ohne Abscheu an. Dieses Mädchen war ein wahres Wunder. Eine Gruppe Jungen und Mädchen setzte sich an unseren Tisch. Tisserand hatte die Dinge nicht mehr richtig unter Kontrolle und ließ sich zunehmend aus dem Gesprächsfeld hinausdrängen. Als einer der Jungen vorschlug, eine Runde an der Bar auszugeben, war er bereits implizit ausgeschlossen. Tisserands Erstarrung dauerte nur wenig mehr als 1 Minute. Hey, du! Komm du jetzt mit mir tanzen! Hey, was ist los? Sag mal, spinnst du? Ich spürte, dass er ausgerastet war. Er schleuderte eine 15-Jährige mit zusammengebissenen Zähnen und bösartiger Miene herum und nutzte jede Gelegenheit, seine Hand auf ihren Hintern zu pressen. Als er sie losließ, eilte das Mädchen zu einer Gruppe Gleichaltriger. Hustend vor Lachen schauten sie zu ihm herüber. Ich schenkte mir noch ein Glas ein. In diesem Augenblick begab sich die Pseudo-Veronique mit einem jungen Schwarzen oder eher Mischling auf die Tanzfläche und tanzte mit ihm einen Slow. Sie schmiegte ihren Körper vertrauensvoll an den seinen. Sie bildeten ein prachtvolles Paar. Tisserand setzte sich neben mich. Er zitterte an allen Gliedern. Was soll ich bloß tun? Dann hol dir doch einen runter. Meinst du, es ist gelaufen? Natürlich. Es ist schon lange gelaufen. Von Anfang an ist es gelaufen. Du wirst nie einen erotischen Traum für junge Mädchen darstellen, Raphael. Du musst dich damit abfinden. Der sexuelle Misserfolg, deine Frustration, die dich verfolgt, seit du 13 bist, werden eine unauslöschliche Spur hinterlassen. Selbst wenn du irgendwann einmal eine Frau haben wirst, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, wird das nicht genügen. Du wirst immer ein Waisenkind deiner unerfüllten Jugendlieben sein. Die Wunde schmerzt. Sie wird immer schmerzhafter werden. Eine schreckliche, unbarmherzige Bitterkeit wird dich erfüllen. Für dich wird es keine Erlösung oder Linderung geben. So ist das. Das soll nicht heißen, dass dir jede Möglichkeit der Rache verboten ist. Diese Frauen, die du so sehr begehrst, kannst du auch besitzen. Du kannst auch das besitzen, was am kostbarsten an ihnen ist. Was ist das Kostbarste an ihnen, Raphael? Ihre Schönheit? Es ist nicht ihre Schönheit. Auch nicht ihre Möse, ja nicht einmal ihre Liebe. Denn das alles verschwindet mit ihrem Leben. Aber du kannst schon jetzt ihr Leben besitzen. Noch heute Abend sollst du die Laufbahn des Mörders betreten. Das ist die einzige Chance, die dir bleibt. Wenn du diese Frauen vor der Spitze deines Messers zittern und um ihr Leben flehen siehst, wirst du wahrhaftig ihr Herr und Meister sein. Du wirst ihren Leib und ihre Seele besitzen. Vielleicht kannst du sogar, bevor du sie opferst, ein paar schmackhafte Leckereien ergattern. Ein Messer ist ein mächtiger Verbündeter. Ich würde lieber den Typen fertig machen. Und? Was hindert dich daran? Nur zu. An diesem Neger kannst du schon einmal üben. Sie werden sowieso zusammen weggehen, das ist so gut wie sicher. Du musst natürlich den Typen töten, bevor du an den Körper der Frau ran kannst. Übrigens habe ich ein Messer im Wagen. Kurz darauf waren das Mädchen und der Neger tatsächlich zusammengegangen und auf einem Roller sorglos zum Strand gefahren. Sie hatten uns nicht bemerkt. Die Luft war ungewöhnlich lau für diese Jahreszeit. Fast wie im Mai. Unter diesen Umständen würden sie sich am Strand liegen. Im Glanz der Sterne. Nichts anderes hätte ich an ihrer Stelle getan. Ich reichte Tisserand das Messer. Er machte sich wortlos auf den Weg zu den Dünen. Als Tisserand zurückkam, schimmerte die Klinge schwach. Ich sah keine Blutflecken darauf. Er hatte ihr schon das Kleid ausgezogen und den BH abgestreift. Ihre Brüste waren so schön, so rund im Mondlicht. Als sie anfing, ihn zu lutschen, konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich hätte sie töten können. Ich habe mir einen runtergeholt. Mir reicht's jetzt. Ich sollte Tisserand nicht wiedersehen. Er starb noch in derselben Nacht auf der Fahrt nach Paris in seinem Wagen. In der Gegend von Angers war dichter Nebel. Sein 205 GTI stieß mit voller Wucht gegen einen Lastwagen, der mitten auf der Fahrbahn ins Schleudern gekommen war. Ich liebe diese Welt nicht. Ich laufe hin und her, geplagt von der Wut, vom Bedürfnis, etwas zu tun. Aber ich kann nichts tun, denn jeder Versuch scheint mir im Voraus zum Scheitern verurteilt. Misserfolg. Überall Misserfolg. Nur der Selbstmord funkelt unerreichbar über mir. Setzen wir einen Schimpansen in einen zu kleinen Käfig. Das Tier wird zweifellos zu toben beginnen, wird sich gegen Wände werfen, sich die Haare ausreißen, wird sich fürchterliche Bisse zufügen. Und in 73% der Fälle wird es sich schlussendlich töten. brechen wir nun eine Öffnung in eine der Wände, die wir vor einen Abgrund stellen. Unser sympathischer Vierhänder wird an den Rand herankommen, wird herunterschauen und lange dort stehen bleiben, wird mehrmals zurückkehren, aber in aller Regel nicht hinabstürzen. Und seine Erregung wird sich in jedem Fall radikal mindern. Wieder in Paris ging ich am nächsten Tag nicht zur Arbeit. Ohne besonderen Grund. Ich hatte einfach keine Lust. Auf dem Teppich hockend blätterte ich Verkaufskataloge durch. Guten Tag. Sie haben SOS Freundschaft gewählt. Leider sind zurzeit alle unsere Plätze belegt. Wir bitten daher, es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen. Vielen Dank. Meine Meditation über die Schimpansen zog sich bis tief in die Nacht hinein. Schließlich schrieb ich die ersten Skizzen einer Tiererzählung mit dem Titel »Gespräch zwischen einem Schimpansen und einem Storch« nieder. Der Schimpanse, von einer Storchenherde gefangen genommen, zeigte sich anfangs besorgt und apathisch. Eines Morgens fasste er Mut und bat um ein Treffen mit dem Storchenältesten. Er wurde sogleich zu ihm geführt. Der Schimpanse hob lebhaft die Arme zum Himmel, bevor er zu einer verzweifelten Rede ansetzte. Von allen ökonomischen und sozialen Systemen ist der Kapitalismus zweifellos das Natürlichste. Das genügt bereits, um darauf zu verweisen, dass er das Schlimmste sein muss. Hat man diesen Schluss einmal gezogen, so bleibt noch ein einsatzfähiger Apparat von Argumenten zu entwickeln, dessen Mechanik eine Vielzahl von Beweisen hervorbringt, um das vorgefasste Urteil zu bestätigen. Eine leichte Aufgabe, gerade für einen sehr jungen Affen. Dennoch wäre es unverzeihlich, sie zu vernachlässigen. Bei der Migration eines Spermienschwalls zum Gebärmutterhals, einem beachtlichen Phänomen von entscheidender Bedeutung für die Reproduktion der Arten, kann manchmal ein abweichendes Verhalten mancher Spermatozoen festgestellt werden. Sie wirken unsicher, schwimmen manchmal sogar gegen den Strom. Wenn sie diese erstaunliche Unentschlossenheit nicht durch hohes Tempo wettmachen, kommen sie gewöhnlich zu spät und nehmen daher selten am großen Fest der genetischen Vereinigung teil. So geschah es Maximilien Robespierre, den die Bewegung der Geschichte fortriss wie eine Lawine einen Chalcedonkristall in der Wüste. Vergleichbar mit einem kurz vor Wintereinbruch geborenen jungen Storch mit zu schwachen Flügeln, den es nun große Mühe kostet, man versteht das sehr wohl, bei der Durchquerung der Jetstreams den rechten Kurs einzuhalten. Wie man weiß, werden die Jetstreams über der afrikanischen Küste besonders heftig. Aber ich möchte meinen Gedanken etwas näher erläutern. Am Tage seiner Hinrichtung hatte Maximilien Robespierre einen gebrochenen Kiefer, der von einem Verband gehalten wurde. Kurz bevor er seinen Kopf unter das Fallbeil legte, riss der Henker den Verband ab. Robespierre stieß einen Schmerzensschrei aus. Blut spritzte aus seiner Wunde. Die zerschlagenen Zähne fielen zu Boden. Dann schwenkte der Henker den Verband wie eine Trophäe, um sie der Menge zu zeigen, die sich um das Schafott drängte. Die Leute lachten und riefen spöttische Bemerkungen. Die Chronisten kommentieren an diesem Punkt in der Regel, die Revolution war zu Ende. Stimmt genau. Ich stelle mir vor, dass in dem Moment, als der Henker unter dem Beifall der Menge den blutriefenden Verband schwenkte, im Kopf von Robespierre noch etwas anderes war. Etwas anderes als das Gefühl des Scheiterns. Eine Hoffnung? Oder vielmehr das Gefühl, getan zu haben, was er tun musste? Maximilien Robespierre, ich liebe dich! Der Storchenälteste antwortete mit bedächtiger, schrecklicher Stimme: Tat, Twam, Asi. Kurz darauf wurde der Schimpanse von der Storchenherde hingerichtet. Er starb unter furchtbaren Schmerzen, durchstoßen und kastriert von ihren spitzen Schnäbeln. Da er die Weltordnung in Frage gestellt hatte, musste der Schimpanse sterben. Das war wirklich nur allzu verständlich. Wirklich. Es war so. Am ersten Arbeitstag ereignete sich gegen 2 Uhr nachmittags der erste Zwischenfall. Ich sah den Typ von fern auf mich zukommen und fühlte mich ein wenig traurig. Es war jemand, den ich gern mochte, ein netter Mensch, ziemlich unglücklich. Ich hatte keine Lust, ihn in all das hineinzuziehen. Hallo Michel, ich habe da mal eine Frage. Sollen wir die neue Applikation direkt mit Servlets oder mit Java-Server-Pages realisieren? Ich brach in Schluchzen aus. Verwirrt, fast bestürzt, trat er den Rückzug an. Soll ich später nochmal zurückkommen? Es ist klar, dass ich schon in diesem Moment hätte gehen sollen. Wir waren allein im Büro, es gab keine Zeugen. Das alles ließ sich noch auf verhältnismäßig diskrete Weise einrenken. Der zweite Zwischenfall ereignete sich ungefähr eine Stunde später. Diesmal war das Büro voller Leute. Ey, sag mal, du rauchst zu viel, das ist völlig unerträglich. Kann es sein, dass du niemals Rücksicht auf andere nimmst? Ich antwortete mit einem paar Ohrfeigen. Bist du bescheuert? Sie starrte mich entgeistert an. Offensichtlich war sie so etwas nicht gewöhnt, hatte als Kind wohl zu wenig abbekommen. Einen Augenblick lang fragte ich mich, ob sie zurückschlagen würde. In diesem Fall wäre ich augenblicklich in Tränen ausgebrochen. Was geht denn bei dir ab? Ich habe einen Termin beim Psychiater. Sind Sie damit einverstanden, wenn ich ein Tonband mitlaufen lasse? Ich schreibe gerade an meiner Doktorarbeit über die Angst und brauche noch Material. Mit dem Einweisungsschreiben in der Hand stellte ich mich in Rueil-Malmaison vor und präsentierte der Ärztin sämtliche Argumente, die unwiderruflich gegen mein Überleben sprachen. Jedes von ihnen schien mir geeignet, den sofortigen Selbstmord auszulösen. Sie sprechen in zu allgemeinen, zu soziologischen Worten. Das kann ich als Psychologin nicht akzeptieren. Wenn Sie über die Gesellschaft palavern, errichten Sie eine Mauer, hinter der Sie sich schützen. Meine Aufgabe ist es, diese Mauer zum Einsturz zu bringen. Dieser Dialog zwischen einer Tauben und einem Stummen hielt noch länger an. Bis ich ihr unerwartet einen Text reichte, den ich in der Nacht zuvor geschrieben hatte, um die schlaflosen Stunden auszufüllen. Es gibt Menschen, die spüren sehr früh eine erschreckende Unmöglichkeit, auf sich allein gestellt zu leben. Im Grunde ertragen sie es nicht, ihrem Leben ins Gesicht zu blicken und es als Ganzes zu sehen. Ohne Schatten, ohne Hintergründe. Ich räume ein, dass ihre Existenz eine Ausnahme von den Naturgesetzen ist. Nicht nur, weil sich dieser Riss der fundamentalen Nichtanpassung außerhalb jeder genetischen Finalität vollzieht, sondern auch wegen der exzessiven Hellsichtigkeit, die er voraussetzt. Eine Hellsichtigkeit, die die Wahrnehmungsmuster der gewöhnlichen Existenzen offenkundig überschreitet. Es genügt manchmal, ihnen einen Menschen gegenüberzustellen, wobei dieser ebenso rein, ebenso transparent sein muss wie sie selbst, damit sich dieser unhaltbare Riss in ein leuchtendes Streben auflöst, das beständig auf das Unerreichbare gerichtet ist. Während ein Spiegel Tag für Tag dasselbe trostlose Licht zurückwirft, planen und bauen 2 parallele Spiegel ein klares und dichtes Netz, welches das menschliche Auge auf einen unendlichen Weg ohne Grenzen führt. Unendlich in seiner geometrischen Reinheit. Jenseits aller Leiden. Jenseits der Welt. Ich hob die Augen und blickte sie an. Interessant. Das mit dem Spiegel. Sie musste so etwas schon einmal bei Freud gelesen haben. Oder an Mickey Mouse. Aber ich hätte lieber, dass Sie unmittelbar von Ihren Problemen sprechen. Noch einmal. Sie bleiben zu sehr im Abstrakten. Vielleicht. Aber konkret verstehe ich nicht, wie es dem Menschen gelingt, zu leben. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich alle unglücklich sein müssten. Verstehen Sie? Wir leben in einer derart einfachen Welt. Es gibt ein System, das auf Beherrschung, Geld und Angst beruht. Ein eher männliches System. Nennen wir es Mars. Und es gibt ein weibliches System, das auf Verführung und Sex beruht. Nennen wir es Venus. Das ist schon alles. Ist es wirklich möglich zu leben und dabei zu glauben, dass es nichts anderes gibt? Allgemeiner gesprochen, sind wir alle dem Prozess des Alterns und Sterbens unterworfen. Dieser Begriff des Alterns und Sterbens ist dem menschlichen Individuum unerträglich. In unserer Zivilisation entfaltet er sich souverän und unbedingt, er füllt zunehmend das Bewusstsein aus. So festigt sich nach und nach die Gewissheit von der Begrenztheit der Welt. Das Begehren selbst verschwindet. Was bleibt, ist Verbitterung, Eifersucht und Angst. Vor allem Verbitterung. Keine Zivilisation, keine Epoche war imstande, bei ihren Subjekten ein solches Maß an Verbitterung zu erzeugen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das, was wir heute erleben, völlig neuartig. Möchte ich den geistigen Zustand unserer Zeit in einem Wort zusammenfassen, ich würde unweigerlich dieses wählen. Verbitterung. Wann hatten Sie zum letzten Mal Geschlechtsverkehr? Vor etwas mehr als 2 Jahren. Ah. Wie wollen Sie unter diesen Umständen das Leben lieben? Würden Sie mit mir ins Bett gehen? Als Psychologin besteht meine Rolle darin, Sie in die Lage zu versetzen, Methoden der Verführung anzuwenden, damit Sie wieder normale Beziehungen zu jungen Frauen haben können. Bei der nächsten Sitzung ließ sie sich durch einen männlichen Kollegen vertreten. Wahrscheinlich führe ich heute eine vage Existenz in einer Promotionsschrift unter vielen anderen konkreten Fällen. Dieses Gefühl, ein Element einer umfangreichen Studie geworden zu sein, beruhigt mich. Es gab einen Augenblick, da hatten Sie ein Leben. Versuchen Sie, sich daran zu erinnern. Das Gebiet der Vorschriften hat Ihnen nicht mehr genügt. Also mussten Sie in die Kampfzone eindringen. Es ist lange her, nicht wahr? Erinnern Sie sich, das Wasser war kalt. Jetzt sind Sie weit weg vom Ufer. Lange Zeit haben Sie noch an die Existenz eines anderen Ufers geglaubt. Jetzt nicht mehr. Trotzdem schwimmen Sie weiter. Und jede Ihrer Bewegungen bringt Sie dem Ertrinken näher. Das Wetter ist wunderschön. Mild, frühlingshaft. Ein richtiger Gebirgswald mit steil ansteigenden Pfaden. Lichtungen. Einer Sonne, die überall durchdringt. Die Wiesen sind mit Narzissen bedeckt. Man fühlt sich wohl. Etwas scheint möglich zu sein. Wie deutlich doch die Vorstellung noch ist, die ich mir von der Welt mache. Der Reichtum dessen, was in mir sterben wird, ist enorm. Die Landschaft ist so sanft, so freundlich und froh, dass mir die Haut wehtut. Und plötzlich verschwindet alles. Eine große geistige Ohrfeige wirft mich zurück auf mein innerstes Wesen. Ich bin mitten im Abgrund. Ich spüre meine Haut wie eine Grenze. Die Außenwelt ist es, die mich zermalmt. Heilloses Gefühl der Trennung. Von nun an bin ich ein Gefangener in mir selbst. Die sublime Verschmelzung wird nicht stattfinden. Das Lebensziel ist verfehlt. Es ist 2 Uhr nachmittags. Ausweitung der Kampfzone von Michel Houellebecq aus dem Französischen von Leopold Federmeier. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Michel, Sylvester Groth, Tisserand, Erich Bahr, Psychologin Claudia Matschulla, der Pfarrer Matthias Hase. In weiteren Rollen Frauke Christensen, Steffen Gräbner, Hans-Jörg Krumpholz, Maria Liethegener, Camilla Rentschke, Wieslawa Wesolowska, Susanne Zielenbach sowie Schauspielschülerinnen und Schauspielschüler des Theaters der Keller in Köln. Technische Realisation Günter Kasper. Musik 440 Hertz. Regieassistenz Götz Schmedes. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000.